Den Begriff Columbian Exchange, kolumbianischer Austausch oder Columbus-Effekt, prägte der Historiker Alfred Crosby im Jahr 1972. Er löste einen Umbruch in der historischen Erforschung des europäischen Kolonialismus aus, indem er sich sowohl auf die kulturellen als auch auf die biologischen Folgen des Zusammentreffens zweier Welten konzentrierte. Crosby machte nicht nur als einer der ersten darauf aufmerksam, welche Rolle die eingeschleppten europäischen Krankheiten für die Gestaltung einer neuen Welt gespielt haben könnten, sondern er ging auch der Frage nach, welche Auswirkungen Pflanzen und Tiere von beiden Seiten des Atlantiks auf Landschaften und Küche der ganzen Welt hatten. Für die Tropen dürfte die Einwanderung der Spanier, die ein besonderes Interesse daran hatten, ihre eigenen Formen von Ackerbau und Viehzucht auch dort zu praktizieren, große kulturelle und ökologische Folgen gehabt haben. Besonders wichtig waren ihnen im Zusammenhang mit den christlichen Sakramenten der Weizen und der Weinbau. Historiker sind der Frage nachgegangen, wie viele spanische Siedler, unter ihnen auch Hernán Cortés, den Versuch unternommen haben, diese Nutzpflanzen aus dem Nahen Osten und dem Mittelmeerraum anzubauen und damit letztlich, insbesondere in feuchtwarmen Tieflandwäldern, scheiterten. Einige von ihnen hatten deshalb mit schwerer Mangelernährung zu kämpfen, und die historischen Aufzeichnungen belegen, wie sie trotz anfänglichen Widerstandes gezwungen waren, wie ihre indigenen Nachbarn die einheimischen Grundnahrungsmittel, Mais, Maniok, Erdnüsse oder Ananas zu essen. Einige dieser neotropischen Nutzpflanzen bilden noch heute in vielen mittel- und südamerikanischen Ländern die Grundlage der einheimischen Küche. Mit anderen eingeführten Nutzpflanzen hatten die Europäer mehr Erfolg. Im 16. Jahrhundert beschrieben Beobachter in Peru, wie Kopfsalat, Kohl, Radieschen, Erbsen, Zwiebeln und Rüben im Hochland der Anden angebaut wurden. Darüber hinaus brachten Spanier und Portugiesen auch ökologisch geeignete Nutzpflanzen aus ihren anderen tropischen Besitzungen in Afrika und Asien mit. Deshalb werden Bananen, Mangos, Kokosnüsse und Orangen in den gesamten amerikanischen Tropen heute erfolgreich angebaut. Und insbesondere die Orangen aus Florida werden ganz allgemein mit diesem Teil der Welt in Verbindung gebracht. In der Phase neuer, über die Meere reichender Verbindungen gelangten nicht nur neue Arten von jenseits ihrer begrenzenden Breitengrade in die Tropen, sondern es vermischten sich auch Pflanzen und Tiere, die sonst in verschiedenen Winkeln des äquatornahen Bereiches angebaut bzw. gehalten wurden. Dramatischere ökologische Folgen stellten sich durch die Einführung domestizierter Tiere ein, darunter Schafe, Ziegen, Rinder, Esel und Pferde. Die Haltung von Rindern, Schafen und Schweinen wurde vielleicht zur größten wirtschaftlichen Veränderung in der gesamten Neotropis von Mexiko, quer durch die Karibik und nach Süden bis ins Amazonasgebiet. Wie man durch die paläoökologische Analyse von Seesedimenten und historische Rekonstruktionen der Viehhaltung nachweisen konnte, führte die Einführung und dramatische Vermehrung von Schafen in Mexiko zur Austrocknung der Landschaft, einer Verminderung der Waldflächen und verstärkter Bodenerosion. Denn diese Tiere fraßen alle Pflanzen, die ihnen in die Quere kamen, und schleppten mit ihrem Dung invasive Arten ein. Und die Untersuchung von Pollen aus einem gewundenen, ausgetrockneten Flussbett in der Dominikanischen Republik zeigte, wie die Einführung von Rindern durch die Spanier auf der Insel Hispaniola einen Rückgang der tropischen Wälder zur Folge hatte. Rinder waren seit dem 16. Jahrhundert eine wichtige Triebkraft für die Abholzung des Amazonasgebietes und sind es bis heute geblieben.